Was im August 68 so dramatisch zu Ende ging, hatte Anfang des Jahres mit einem Führungswechsel begonnen. Als Nachfolger des Altstalinisten Antonín Novotný trat der Slowake Alexander Dubček an die Spitze einer Partei, die in sich tief gespalten war. Tschechen und Slowaken, Reformer und Orthodoxe, junge Karrieristen und die alte Garde der Kriegs- und Nachkriegszeit. So war die Kapitschi danach im Gerangel um Posten und Macht zunächst mit sich selber beschäftigt. In der Öffentlichkeit aber regte sich immer lauter Kritik an den überholten Herrschaftsmethoden und alten Genossen. Praktisch fand eine Zensur nicht mehr statt. Mit weitreichenden Konsequenzen, erinnert sich Antonín Liem, Chefredakteur der Wochenzeitung Literární Noviny. Die Tschechoslowakei hatte im Frühjahr 68 die freieste Presse und die freiesten Medien in der Welt. Das war diese Freiheit. So eine unbegrenzte Freiheit gibt es nur in Revolutionsmomenten sehr selten. Die Journalisten brachen die Bahn für die Reformkommunisten, die im März Novotný auch aus dem Präsidentenamt jagten und im April ein Aktionsprogramm formulierten, das mit dem Bekenntnis zur Freiheit und Demokratie und mit der Rehabilitierung der Stalinopfer die Basis für den Sozialismus mit menschlichem Antlitz schuf. Die autoritären Politbürokraten in den befreundeten Bruderparteien reagierten mit politischem Druck und militärischer Drohung. An der Moldau aber brach auf, was über 20 Jahre lang unterdrückt worden war. Die nationalen Traditionen einer bürgerlichen Demokratie und einer hochentwickelten Industrie. In schönster Pracht erblühten in diesem Frühling Musik, Theater und Poesie. Traditionelle Gruppen und Parteien wie unabhängige Studentenverbände, Pfadfinder oder die Sozialdemokratie erlebten ihre Wiedergeburt. Ota Schick setzte seine Wirtschaftsreform in Gang. In den Betrieben wurden unabhängige Betriebsräte gewählt. Der Tag der Arbeit führte der Welt vor Augen, wie Dubček und seine Freunde vom Volk gleichsam auf Händen getragen wurden. Bilder, so Jiří Gruša, Literat und Diplomat und heute Direktor der Wiener Diplomatischen Akademie, die wenig oder gar nichts gemein hatten mit den Studentenprotesten in der westlichen Hemisphäre. Wir waren eine wirklich ideologiefreie Generation. Es ging um konkrete Sachen, um eine Zeitschrift, etwas Gutes zu schreiben, aber nicht um irgendeine weltverbesserischen Konzepte. Im Parteiapparat allerdings waren nach wie vor Blockierer und Bremser aus der Novotny-Ära am Werk. Sie bangten um Posten und Pfründe. In dieser Situation schrieb Ludwig Vatsulík sein Manifest 2000 Worte, um die Reformen in Partei und Gesellschaft weiterzutreiben. Man muss dem Volke etwas sagen, was zu tun. Das war Aufruf zu einer Tätigkeit. In dem Moment wurde es klar auch der Obrigkeit, dass die Bewegung nicht weiter mehr Parteisache ist, sondern Sache ganzer Bevölkerung. Dadurch wurde es klar. Dubček zog den 14. Parteitag der KPC, der die Kräfte der Orthodoxie endgültig lahmlegen sollte, auf den September vor. Dies war für den bis dahin zögernden sowjetischen KP-Chef Brezhnev das ultimative Alarmsignal. Er setzte Luftlandetruppen und Panzer in Marsch, ließ die Prager Führung verhaften und zwang sie zur Unterzeichnung des Moskauer Protokolls. Zwar blieben Präsident, Partei und Regierungschef zunächst weiter im Amt. Bei ihrer Rückkehr aus Moskau wurden sie zu Hause enthusiastisch begrüßt. »My sme s vami, buďte s nami«, »Wir sind mit euch, seid ihr mit uns«, rief das Volk. Aber Dubček war ein gebrochener Mann.